Die 20. internationale Frühjahrsmesse Pyongyang findet vom 22. bis zum 25. Mai in der Ausstellung über die drei Revolutionen in Pyongyang statt. Erwartet werden die Hightech-Exponate mit internationaler Konkurrenzfähigkeit, unter anderem aus Elektroindustrie, Maschinenbau, Metallurgie, Baumaterialien, Medizin, Verkehr, Leicht- und Lebensmittelindustrie. Anbieter sind mehr als 230 Firmen von der DVK, Weißrussland, China, Iran, Italien, Indonesien, Vietnam, Kuba, Taiwan und anderen Ländern und Regionen der Welt.